In der ersten Morgensonne ruft der Gipfel mich ans Fenster, da hinauf, da hinauf. Und ich spring in meine Schuhe, um dem Ruf des Bergs zu folgen, da hinauf, da hinauf. Heute wollen wir uns erheben aus der kleinen Gassenlauf, aus dem Tal, in dem wir leben, da hinauf. Und ich pfeif bei meinen Freunden, und die Freunde stehen und sehen schon da hinauf, da hinauf. Den Tornister auf dem Rücken, mit Kaffee und Doppelbroten, da hinauf, da hinauf. Heute wollen wir uns erheben, aus der kleinen Gassen leben, über Wolken wollen wir schweben, da hinauf, da hinauf, da hinauf. Heute wollen wir uns erheben aus der kleinen Gassenlauf, aus dem Tal, in dem wir leben, da hinauf. Wenn im Tal die Glocken läuten, steigen wir schon in den Himmel, da hinauf, da hinauf. Und der Petrus sieht uns kommen, öffnet weit sein Tor und lässt uns da hinauf, da hinauf. Heute wollen wir uns erheben, aus der kleinen Gassen leben, über Wolken wollen wir schweben, da hinauf, da hinauf.